Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Direkt aus den Main-Schreibtisch-Studios in Würzburg, Bayern, wird es gepodcast mit Paula Lores Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. Und was wir für heute haben, es wird lustig sein. Also, wir sind wieder beim Thema eher verschiedene Musikrichtungen mischen in einer Sendung und nicht so stark bei einer Musikrichtung in einer Sendung bleiben. Manche Leute haben einfach keinen Bock drauf und ich kann es auch verstehen. Also es war nett, aber eigentlich es macht mehr Spaß, wenn es ein bisschen gemischt ist. Und wir wollen dann heute ganz verschiedene Sachen spielen, aber eigentlich nicht so harte Sachen und ihr werdet wissen, wieso. Erstens will ich ein bisschen über die E-Mails sprechen, die Leute uns schreiben. Es ist eigentlich super. Wir bekommen E-Mails von Zuhörern überall auf der Welt und es ist wirklich, wirklich toll von euch zu wissen. Vielen, vielen Dank. Aus Montreal hat uns Josué geschrieben, ein Venezolaner, der dort wohnt in Kanada und bedankt sich, dass er neue Musik aus Südamerika hören kann, obwohl er so weit entfernt ist. Und eigentlich, das ist für uns alle hier gültig. Hier habt ihr Chance, Musik zu hören, die ihr sonst wahrscheinlich nie hören würdet. Und das ist gut so. Ich mag solche E-Mails. Ah, das ist genau der Grund, wieso man sowas macht. Diese Edition heute will ich für eine sehr spezielle Freundin von mir machen. Sie wohnt in Stockholm in Schweden. Sie hört die deutsche Version der Sendung aus gepodcast.tk und erzählt uns, dass die letzten Folgen, also Sendungen, waren nicht wirklich ihr Geschmack, weil die irgendwie so hart waren. Und das stimmt auch so. Die Sache ist, also es gab richtig viele Gruppen, die uns Lieder geschickt haben, die spielen hauptsächlich starke Sachen. Ich weiß nicht wieso, aber so sieht es aus. Die Leute, die starke Sachen spielen, suchen mehr im Internet. Würde ich vermuten. So, für heute dann ein bisschen ruhiger. Mit nicht so starken Sachen, auch nicht Baby-Sachen, sondern ein bisschen interessanter mit langsamen Rhythmen und alles, alles höchste Qualität. So, fangen wir an mit. Ah, immer noch wollte ich sagen. So viele neue Gruppen haben geschrieben, tausend Sachen. Also, ich weiß nicht, wie viele Lieder wir haben, weit über 200. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Gruppen wir haben, aber auch weit über 40 und es ist super. Jeden Tag fast kommen neue Gruppen an mit ihrer Musik und eine dieser Gruppen heißt Borbotones. Sie kommen aus Argentinien. Ich werde vermuten aus Buenos Aires, weil sie nicht genau gesagt haben, aus welcher Stadt. Aber das spielt keine Rolle. Die sind sehr gut. Sie spielen seit 2004, aber erst November und wollten schon im Dezember fähig sein, für ihre Paare was singen zu können. Das ist der Grund, wieso sie sich zusammengestellt haben, um für ihre Media Naranja, was singen zu können. Das ist schön, das ist eine tolle Geschichte. Und diese Gruppe, oh, die sind aber schnell, ey. Nach weniger als 2 Monaten waren sie schon ziemlich fähig, haben Chorus gespielt, anscheinend sehr gut. Und nach einzigen strukturellen Änderungen, also manche Mitglieder sind dann weg und manche neue sind gekommen, dann haben sie ihre eigenen Lieder gespielt, geschrieben und schon am 7. September 2005 haben sie angefangen, als eine richtige Gruppe auf eine Bühne zu spielen. Das ist sehr schnell. Ihr erste Demo haben sie Mitte November 2005 aufgenommen. Also sehr schnell, würde ich sagen. Und aus diesem Demo haben wir ein paar Lieder. Und ich habe für euch das nächste Lied ausgewählt. Es heißt Te extraño corazón. Das bedeutet, ich vermisse dich, Herz. Genießt. No sé qué voy a hacer con este amor. Das war Borbotones aus Argentinien. Sind die nicht super? Ich habe für euch eine Herausforderung. Hört euch dieses Lied 3 oder 4 Mal an und versucht beim nächsten, beim fünften, nicht mitzusingen. Obwohl ihr kein Wort Spanisch könnt, wahrscheinlich, weil sonst würdet ihr die spanische Version hören. Es ist unmöglich. Das Lied ist so geil. Es hat sowas für einen Rhythmus. Es ist super, super. Das war Te Extraño Corazón von Borbotones. Borbotones sind Paola López, die Stimme, diese super schöne Stimme. Hernán Zalio, Gitarre. Rodolfo León, Bassgitarre. Und Adrián Carrizo, Schlagzeug. Ich wollte euch nur noch kurz sagen, vor unserem nächsten Lied, dass Podcastando sucht nach Sponsoren. Wir wollen eigentlich die Tonqualität von der Sendung verbessern und dafür brauchen wir ein paar Euro. Also, wenn ihr Interesse habt oder jemand kennt, der Interesse haben könntet, dann einfach ein E-Mail schreiben, podcastando@gmail.com oder unsere Webseite besuchen, gepodcast.tk, da findet ihr Kontaktinfos. Wir wollen auch danach die Geschwindigkeit verbessern, wie die Sachen heruntergeladen werden. Wir haben so viele Leute, die gleichzeitig herunterladen, dass es wird einfach viel zu langsam. Mit ein bisschen Geld können wir dann eine vernünftige Geschwindigkeit erreichen. Das wäre dann auch gut für uns alle. Und gehen wir weiter zu angenehmeren Sachen. Ich hasse auch Geldgelegenheiten, Angelegenheiten. Oh Gott, mein Deutsch, wo ist es jetzt heute? Die nächste Gruppe ist wirklich Großartig. Also, von denen habe ich ein Lied gespielt in unserem Intro, also Show 00. Sie heißen Desorden Público und sind wahrscheinlich die größte Gruppe aus Venezuela und sie haben es auch verdient. Dieses nächste Lied ist genial, sehr lateinamerikanisch mit sehr schönen Rhythmen, ein bisschen ruhiger, aber sehr, sehr, sehr gut. Simon Guacamayo. Das war Desorden Público mit Simón Guacamayo. Das ist ein großartiges Lied. Also das ist von ihrem Album Plomo Revienta, ein großartiges, wirklich großartiges Album. Es ist sehr, sehr zu empfehlen, aber nicht zu finden in Europa. Was aber doch zu finden in Europa ist, ist eine kleine, ein neues Album. Die wird, also ich versuche jetzt das hier zu lesen, ist ein bisschen schwer, weil es weiß auf weiß ist, aber sie, das hat ein Publikum, war letztes Jahr hier, ne, dieses Jahr, und war sogar überall in Deutschland mit einem Riesenerfolg, und sie haben geschafft, dass zwei Labels in Europa einen neuen Album von denen verkaufen. Das Album heißt der Ska-Album und wird vom wie sagt man das? Ich weiß nicht, ob das auf Englisch ist oder auf Deutsch. Leech Reader Music aus der Schweiz und in Deutschland von Übersee Records verkauft und es ist ein sehr gutes Album. Ich habe es auch, die nordamerikanische Version und das hier soll ein bisschen ausgleichen, dass die Leute von der Southern Publico die letzten 5 Jahre gar nicht hier waren. Aber ich glaube, sie werden jetzt früher, oh Gott, ey, öfter kommen, weil sie hatten sowas einen Erfolg in Deutschland. Ich bin sicher, wir werden die bald wieder hier haben. Unser nächstes Lied. Eine Freundin von mir, die Sendung hört, wollte, also hat danach gefragt, ob es möglich wäre, ein bisschen südamerikanischer Hip-Hop in der Sendung zu haben. Und die Frage ist, selbstverständlich, wenn das, was wir jetzt hören wollen, Hip-Hop überhaupt ist. Also die Leute, die Mitglieder der Gruppe sagen, dass es Hip-Hop ist. Ich würde es ein bisschen anders nennen. Ich weiß nicht wieso, aber es hat so viel Swing, so viel lateinamerikanisches drin. Das kann einfach kein Hip-Hop sein. Besonders wenn ich an 50 Cent oder Snoopy Dogg oder wie die alle heißen, keine Ahnung. Das ist hier pure Qualität. Aus Caracas, Venezuela, unsere nächste Gruppe, sie heißen Underflow. Bitte sehr. Para abajo y de abajo para arriba sube, dale acelera, mami escute en bala y mueve las caderas, y métele pepita esta maraca que si sí suena, placu pla, tu tucu placu pla, es lo que vas a escuchar que yo te pongo a tripear, échate pa' delante y no te eches para atrás, así quedamos melao, entonces dale de lado, escucha este colao, métele más tumbao, que lo pongo a gozar hasta capela, este es la otra cara de la moneda, rayos centella, es que en Venezuela están las mujeres más bellas, dando la tortura china, rompiendo la liga, de arriba para abajo y de abajo para arriba, morena mi nena y mulata guajira, es que le estamos sacando nuestra mina, el Michael Cibral in the flow, dale. Aguanta bien y dale rienda suelta con mi bombo sonajero, mami mueve las caderas con el son rapero, la forma sabrosa, para así poner las cosas un poco más golosa, por el son de placu pla, chica ven pa' acá y ponte a gozar, que vengo prendiendo la candela, subiendo el volumen con ají canela, yo oído el tambor, dale con sabor, muévete con flow, ponle picante que esto se pone mejor, pa' que se pica, haciendo el movimiento y buscando la mami rica, que se mueva con el son, música latina, piensa la tambora y échale semilla con soltura, mami, dale Hama girl, mueve la cintura y que no te quede duda. Que no son del flow, hip hop, yo poniendo la ruda. Check this out, MC Roma. Déjale pepita a la maraca pa' que suene. La cupla, tu cupla, cupla. Pésale los cueros a la tambora pa' que suene. La cupla, tu cupla, cupla. Y que así de esta forma lo hacemos para mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Déjale pepita a la maraca pa' que suene. La cupla, tu cupla, cupla. Pésale los cueros a la tambora pa' que suene. De esta forma lo hacemos para las mujeres. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, que desde este lado le sigo metiendo. Porque si mamá viene dando pues como el viento. Dale, que le sigo metiendo como es. Porque si no tiene más, dale caché. Así que métele, métele. Así que métele, métele. Ey, yo, espera, espera que uno se acaba la madera. Métele al ramillete, mami, a lo que tú quieras. Es que son tus caderas los que a mí me